Dämmerung im Vorfrühling. Ausgesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Dämmerung im Vorfrühling. Der Tag bleicht, letzte Helligkeit quillt aus dem ebenmäßigen Gewölk. Die Erde trocken und befreit von Schnee, nur hie und da die Spur von dünnem Eise, wie Glasur. Die Dunkelheit wächst sanft und stät, ein Licht, das aufblitzt, glimmt noch matt. Die Kinder spielen noch so spät, der Tagesfreuden nimmer satt. Die Menschen schreiten säumig, wie verführt, und atmend heben sie das Kinn so an die Luft, als läge drin für sie ein Etwas, das den Sinn wie eine wahre Seligkeit berührt. Ende von Dämmerung im Vorfrühling.